Manchmal stelle ich mir vor, der Tod lauere hinter den schweren, dunklen Türen des Eckschrankes und beobachtet mich mit einem hellen, wissenden, aufmerksamen Auge. Vor allem in den Nächten, wenn das Licht durch einen Gardinenspalt ins Zimmer fällt und auf das große, runde Schlüsselloch scheint, bis es funkelt. Ein heller Kreis, der mir aus dem Dunkel zuzwinkert. Was würde Breck wohl zu dieser nächtlichen Vorstellung sagen? Nicht mal ein Blinzeln, Doktor. Meinen Sie, sie kann hören? Sie liegt da wie ein Fisch auf der Servierplatte. Ah, ja. Und genauso lebendig. Fisch also. Die Arme. Fisch auf der Servierplatte. Ehrlich gesagt fühle ich mich eher wie Distelflaum. Auch Distelflaum kann weder Butterbrote schmieren, noch Frühstücksflocken löffeln oder strampeln. Manchmal allerdings ergötze ich mich regelrecht an der Vorstellung, was Breck für ein Gesicht machen würde, wenn ihre Patientin, das bin ich, es irgendwie schaffen sollte, plötzlich ihre Bettdecke wegzustrampeln. Aber Distelflaum liegt nur da. Ich bin Cornelia Breck, meine Liebe. Und wartet, dass etwas oder jemand es anderswohin bewegt. Denken Sie an mich einfach als Cornelia, so wie all meine Freunde. Wenn ich an dich denke, meine Liebe, dann schlicht als Breck. Nicht als Schwester Breck oder Pflegerin Breck und ganz bestimmt nicht als Cornelia. Ich weiß, dass mein Hass völlig unangemessen und ungerecht ist. Aber wie kann ich für eine Person, die in jeden Intimbereich eindringt, die alles über mich weiß oder sich das jedenfalls einbildet, und dieses Wissen über meinen reglosen, stummen Körper hinweg zum Besten gibt, die mich, sie Arme oder die gute Alte nennt? Ich bin 60. Mich wieder und wieder mit einem Fisch auf der Servierplatte vergleicht. Wie kann ich da etwas anderes als Hass empfinden? Hier hatte doch meine Tante diesen Leuchter, Schwester. Gwyneth. Was haben Sie mit dem Leuchter gemacht? Meine Nichte, Gwyneth, ist auf so einen Fall. Für sie bin ich nicht nur ein Fisch auf einer Platte, wertlos, sondern schlimmer noch. Eine Last. Wenn Sie wollen, aber dann pflegen Sie die gute Alte selbst. Das ist lächerlich. Ich muss mich schließlich um die Angelegenheiten meiner Tante kümmern. Und der Besitz meiner Tante wird eines Tages Ihnen gehören. Wenn Sie also Angst haben, dass etwas verschwindet, ehe Sie es in die Finger kriegen, können Sie jederzeit hier einziehen und mir bei der guten Alten zur Hand gehen. Schwester, ich habe mit dem Arzt gesprochen. Wie es scheint, kann niemand sagen, wie lange meine Tante auf diese Art weiterlebt. Seit ihrem Schlaganfall sind jetzt 6 Wochen vergangen. Mehr als 6 Wochen und... Und Sie wollen das Haus verkaufen, das ist es. Wo soll sie dann hin, zu Ihnen? Seien Sie doch nicht albern. Ich kann das Haus nicht verkaufen. Ihr habt doch nicht die Vollmacht. Aber Ihr Anwalt sagt, dass Teile davon vermietet werden können. Es könnte etwas Geld bringen. Sie wird es brauchen. Sie könnte Jahre in diesem Zustand verbringen, oder nicht? So sollten Sie vor der guten Alten nicht sprechen. Die Ärmste könnte jedes Wort verstehen. Und stellen Sie sich vor... Ach, hören Sie auf, sich wie eine Idiotin zu benehmen. Meine Tante vegetiert doch dahin wie eine Pflanze. Oh, es gibt eine Menge Pflanzen, die ganz plötzlich frische Triebe entwickeln. Die Annonce wegen der hinteren Wohnung steht morgen in der Zeitung. Ja, Breck. Alte Pflanze. Fisch auf der Platte. Sie müssen sich keine Sorgen machen, meine Liebe. Ihre Nichte wird schon dafür sorgen, dass da unten anständige Leute wohnen werden. Keine, die Fritten aus Zeitungspapiertüten essen. Nicht, dass Sie sich Sorgen machen. Ich wünschte, ich wüsste, ob Sie sich Sorgen machen können. Zwischen uns liegt die unausgesprochene Gewissheit, dass Gwyneth nur darauf wartet, dass die Pflanze stirbt. Ehe der Fisch das ganze Mobiliar und das Haus wieder für sich beansprucht. Und bis dahin muss alles geschont werden. Und trotzdem Geld einbringen. Schwester, die sind bis Mrs. Atkins und ihre Tochter Rose. Ein Kind. Sie werden morgen in die Hinterwohnung im Parterre einziehen. Das ist eine Überraschung. Ein Kind? Ja, Rose ist 11. Sie wird natürlich den ganzen Tag in der Schule sein. Aber Mrs. Atkins ist einverstanden, dass Rose nach der Schule Botengänge für sie macht. Lauf weg, mein Liebes. Das wird Telefonkosten sparen. Sie werden dich rücksichtslos ausnutzen. Du sollst spielen und glücklich sein. Ein Kind eben. Mein Gott. Was schaust du dich so ernsthaft hier um? Ein Kind? Ohne Kindlichkeit. Ich bin Josie Atkins, Mrs. Outland. Vielleicht können Sie mich nicht hören. Ich hoffe aber doch, weil ich Ihnen sagen möchte, dass wir Ihnen nicht zur Last fallen und gut auf Ihre Sachen aufpassen werden. Sie kann Ihnen nicht antworten. Ich weiß. Eine Tante von mir hatte auch mal einen Schlaganfall. Die erholte sich wieder, teilweise, nach langer Zeit. Dann machte sie eine Kreuzfahrt. Ich bin dankbar, dass ich diese Wohnung bekommen habe. Wegen Rose, meiner Tochter. Ich arbeite oft noch nach Ladenschluss. Rose muss viel allein sein. Das macht mir Sorgen. Bei einer unserer letzten Wohnungen hat der Hausmeister sie... Naja, Rose wird unter ihrer Aufsicht sein, Schwester. Was? Unter meiner Aufsicht? Ich bin hier Kindermädchen. Vorsicht, die Gute kann jeden Augenblick ihre Stimme oder ihren Verstand oder was auch immer wieder kriegen und dann setzt sie sie vor die Tür, wenn ich dachte, sie... Ich dachte, sie gibt kein Lebenszeichen von sich. Wie können Sie da wissen, was sie fühlt? Och, der alte Schatz und ich, wir verstehen einander. Geh mit deiner speckigen Hand aus meinem Gesicht, Bragg. Nein, sie kann nicht reden oder so, aber irgendwie... Manchmal kann man was nicht erklären, aber wenn man mit einer Patientin wie dieser eine Zeit lang zusammen ist, dann kann man erraten, wann ihr was gefällt oder wann sie sich aufregt. In den letzten Tagen ging es ihr nicht so gut, seit die da gesagt hat, sie würde unten vermieten. Es gibt eigentlich keine Anhaltspunkte. Körperliche Zeichen meine ich. Es ist nur so ein Gefühl, dass etwas mit ihr nicht stimmt, dass sie nicht glücklich ist. Ja, ich weiß, das klingt etwas seltsam. Wer wäre schon glücklich, wenn er da läge wie ein Fisch auf der Servierplatte? Da ist etwas. Ich spüre das einfach, wenn ich bei ihr bin. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie bei Verstand ist und weiß, was wir reden. Mhm. Kann sie wenigstens die Lider bewegen? Kann sie blinzeln? Wenn der Arzt ein Licht an ihre Augen hält, dann macht sie die Augen zu. Wenn sie ihre Augen schließen kann, dann könnte sie damit Ja und Nein signalisieren. Warum bringen Sie sie nicht dazu? Weiter zu! Zwinkern, mit den Augen, wenn Sie fragen. Natürlich haben wir das versucht, meine Güte. Das ist schließlich das Erste, was einem bei so einem Zustand einfällt. Wir haben es versucht, wieder und wieder, aber es ist nichts passiert. Weil du es nicht zugelassen hast, Brick. Ich brauche Zeit. Ich bin ganz angespannt und gebe mir schreckliche, verzweifelte Mühe, zu dir durchzudringen. Aber du wartest nicht. Erst letzte Woche habe ich es fertiggebracht, die Lider zu bewegen. Können Sie hören? Aber da hattest du längst das Zimmer verlassen. Ich bin Rose. Zwinkern Sie. Zwinkern Sie einmal für Ja und zweimal für Nein. Wie Großtante, als sie krank war. Können Sie hören? Ja. Wissen Sie, es gibt ja auch Ich werde es schaffen. Siehst du nicht, wie meine Augenlider sich straffen und... Du darfst die gute Alte nicht belästigen, Rose. Siehst du, sie hat die Augen geschlossen. Sie möchte schlafen. Jetzt geh zu deiner Mutter, Rose. Murray Phipps, angenehm, Schwester. Meine Frau Valmer, nicht wahr, Valmer? Ja. Wir werden nur wenige Monate hier sein, Schwester Bragg. Nur bis wir uns umgesehen und ein Haus gefunden haben, das wir kaufen wollen. Ich kann ihn nicht leiden. Ja? Es hat nichts damit zu tun, dass Gwynnis ungefragt die Wohnung vermietet. Ich kann ihn nicht leiden. Wir sind schon seit Jahren verheiratet. Es liegt auch nicht an Vier Jahre jetzt, so. Fünf nächsten Herbst. Richtig, Valmer? Wir sind sehr oft umgezogen. Sind nicht die ausgeprägten Geheimratsecken auf seiner schmalen Stirn. Nicht die leichte Nikotinfärbung seit meinen Fingern. Nicht seine braunen Augen, die ganz und gar ausdruckslos auf mich hinunterlächeln. Findet Mrs. Outland Sie auch ideal für die Wohnung? Wissen Sie, zum einen zahle ich Zwei Monate. Ich habe Angst vor ihm. Zum anderen bin ich ein durchaus ehrbarer Mann. Lächerlich. Zum dritten habe ich einen höchst ehrbaren Schwiegervater. Ich habe einen höchst ehrbaren Schwiegervater, der mich besuchen kommt. Übernachtet deine Frau Wellmer derweil in Bed and Breakfast? Sag etwas, Wellmer. Roderick Palmer. Oh, Sie werden den Mann nicht kennen, Schwester. Sie sind nicht alt genug. Moment, Sie waren bestimmt erst ein Teenager, als Rod berühmt war. Roderick Palmer? Der Roderick Palmer? Lass dich nicht einseifen, Brick. Er schmeichelt dir nur. Oh mein Gott. Roderick Palmer. Roderick Palmer! Vor 15 Jahren noch in sämtlichen Konzertsälen Europas zu Hause. Und morgen schon. Ich erinnere mich sehr wohl an ihn. In meinem warmen, stillen Zimmer. Und er hatte mit Sicherheit keine Tochter. Sieht auf mich hinunter. Kluge Schwester. Spricht mit Brick von mir. Sie sind also ein alter Fisch Fan von ihm. Auf der Servierplatte. Das muss ich ihm erzählen. Mir wird übel. Sie haben natürlich recht. Genau genommen ist er mein Stiefschwiegervater. Meine Schwiegermutter hat ihn vor 3 Jahren geheiratet. Mein Stiefschwiegervater. Meine Schwiegermutter. Es geht mir entschieden auf die Nerven. Ach so. So, meine gute Alte braucht jetzt ein wenig Ruhe, wenn Wie sie so gut wäre. Wie alt mag er sein? 2-3 Jahre älter als ich. Womöglich ist er geschrumpft. An Körper, Geist und Börse. Meine Arme. Dankbar für die Einladung seines Kindes. Haben wegen Palmer? Er hatte keine Tochter. Ich hoffe, er kommt nicht. Da bin ich sicher. Inzwischen ist er wahrscheinlich ein verschrobener alter Pingelfritze. Diese Sänger sind immer schwach auf der Brust und ständig erkältet und haben noch 1000 andere eingebildete Leiden und Wehwehchen. Naja. Oh, ich muss mich mal um meinen Tee kümmern. Danach kümmere ich mich um Sie. Sie sind ja ganz verschwitzt. Rühren Sie sich nicht von der Stelle, meine Liebe. Na? Ich bin gleich wieder da. Wie du wohl reagieren würdest, wenn ich doch mal ungehorsam wäre. Du hast die ganze Zeit mühsam versucht, mir irgendeine Regung abzuringen. Und mit einem Mal kommst du in das Zimmer und jemand hat in deiner Abwesenheit den alten Fisch von der Platte geschafft. Wo ist er denn? Im Schrank etwa? Unter dem Bett? Mrs. Oakland, Fischlein. Verdammt, wo sind Sie? Ich denke, das passt ganz wunderbar in meinen Plan. Was ist mit dieser Schwester, Murray? Was ist mit der Schwester? Was soll mit ihr sein? Was ist das Erste, was Leute bei einer Krise tun? Sie rennen zur Schwester. Man wird von uns erwarten, dass wir sofort da hinaufrennen, wo sie mit dieser Leiche sitzt. Ehrlich, Murray, so kommt sie mir vor, die alte Dame, wie eine Leiche, die einen anstarrt. Klopfen. Ich möchte an die Wand klopfen und fragen, wie die das da unten meinen. Man wird von uns erwarten, Schwestern haben freie Tage. Ich habe es durchgeplant. Ich werde mich ein bisschen mit ihr anfreunden und dann werde ich anregen, dass sie mal an die frische Luft muss. Mal zu Woolworth oder zu ihrer Tante und dass meine charmante Frau sich glücklich schätzen wird, derweil bei der alten Dame zu bleiben. Murray, das könnte ich nie. Sie ist wie eine Leiche, diese alte Frau. Ich habe dir eben... Besser, du gewöhnst dich bei Zeiten an Leichen, Val. Wenn wir deinen Stiefvater... Nun ja, wir werden ihn am Ende... in eine solche verwandelt haben. Murray konnte genauso gut darüber reden, einen Hund zur Pastete zu verarbeiten. So solltest du nicht reden. Angst. Ach nein? Ich hatte Angst vor Phipps, als er neben mir stand. Und jetzt habe ich wieder Angst, weil ich einen dummen, verwirrenden Satz durch die Wand gehört habe. Ich meinte, dass jemand mithören könnte. Frank, wo bleibst du? Dieses eine Mal will ich, dass du dich über das Bett beugst und ebenfalls diese Stimmen hörst. Und es mir vielleicht erklärst. Und zwar auf eine so tröstliche Weise, dass ich vor Erleichterung und Zufriedenheit müde werde. Die Alte ist so gut wie tot. Und das Mädchen hat Angst vor Männern. Es tut mir leid, dass ich jetzt erst... Was ist los, meine Liebe? Ist doch was los, nicht? Etwas stimmt nicht. Ihr Puls geht ein wenig zu schnell. Gerade als hätten die was angestellt, während ich weg war. Du bist eine Narring, Brack. Ich auch nicht wirklich überrascht. So eine recht gutherzige. Der letzte Spezialist, aber komplett der beschränkt. Komischen kleinen Schnurrbart, der hat gesagt, er wettet, dass sie eines schönen Tages die Augen aufmachen und dann den Mund und uns alle ausschimpfen. Und das dauert nicht mehr lange. Achten Sie auf meine Worte. Sie sehen ja jetzt schon so aus, als könnten Sie mir eine Menge erzählen. Mich ausschimpfen, weil ich so spät komme. Du hättest einfach ein bisschen früher kommen sollen. Ich denke, wir rufen den Arzt. Oder gib mir einfach einen Tipp, kommt, wie Sie ich dem Arzt erklären könnte, dass die Wand mir nicht aufregen, von Mord geflüstert hat. Es wird nie zu lange sein, das verspreche ich. Außerdem passiert hier ja nichts. Nicht wahr, meine Liebe? Break? Mrs. Oatland, ich bin es, Rose. Wenn Sie wirklich hören und verstehen können, versuchen Sie doch zu zwinkern, wie meine Großtante, als sie krank war. Zwinkern Sie einmal für Ja und zweimal für Nein. Tun Sie das? Warte. Bitte. Warte, Kind. Gib mir Zeit, dir zu antworten. Versuchen Sie es. Einmal für Ja, zweimal für Nein. Verstehen Sie mich? Mir Zeit, dir zu antworten. Wenn Sie mich verstehen, bitte zwinkern Sie einmal für Ja. Warte. Tun Sie's? Bitte warte. Bitte dreh dich nicht weg. Schau doch. Sie haben mir geantwortet, oder? Siehst du? Ich hab's gesehen, da drüben im Spiegel. Als ich mich umdrehte, habe ich es gesehen. Sie haben geblinzelt. Einmal, oder? Weiter. Zwinkern Sie einmal für Ja, wenn Sie eben wirklich gezwinkert haben. Bitte. Du musst nicht lange bitten. Verdammt, die Aufregung macht es mir schwer. Sie sind also nicht tot. Aber du nicht annähernd tot. Ja? Und Sie wissen über alles Bescheid, oder? Warte noch. Sie kennen mich, oder? Warte. Ja, wissen Sie, Sie sehen dabei schrecklich komisch aus. Liegen so still da und alles. Und nur das Auge flattert wie... Es tut mir leid. Das habe ich nicht so gemeint. Was tust du hier drin? Ich habe dir nicht erlaubt. Es geht Ihnen viel schlechter als vorher, mein armer Schatz. Es ist das Kind, das hier reinschleicht und Ihre Sachen anfasst. Das hast du doch getan, oder? Nein, ich habe nichts gemacht. Fragen Sie sie doch selbst. Ach, Sie fragen jetzt auch nicht albern, oder? Können Sie mich hören, meine Liebe? Die Wand flüstert. Und ich kann nicht erzählen, was sie flüstert. Brick, ich muss es ihr irgendwie mitteilen. Dann geht Rick runter zu den Phipps und sagt, hören Sie, mein armer alter Schatz ist ganz durcheinander. Ich habe herausgefunden, dass man Ihre Gespräche durch den Kamin bis oben hinauf hören kann. Erinnern Sie sich noch, was Sie dann und dann gesagt haben? Mrs. Oatland ist so aufgeregt. Ach, Sie wissen es nicht mehr. Macht ja nichts. Sie werden ja wohl keinen Mordplan geschmiedet haben. Sie kann nicht antworten, selbst wenn sie hören kann. Wir lassen unseren armen Liebling jetzt in Ruhe und du gehst nach Hause, Rose. Warum haben Sie denn nicht geantwortet? Mrs. Bragg hätte sich so gefreut. Dachten Sie, ich würde ausgeschimpft? Nein, mein Kind. Okay, dann ist es, wie ich dachte. Sie wollen denen nicht zeigen, dass sie zwinkern können. Sie wollen nicht ständig bedrängt werden. Oh, wie gescheit von dir. Ich weiß. Ist es die junge Mrs. Oatland, die redet und redet und redet und sie zwingt allem zuzustimmen, was sie hier tun will? Ja, du hast vollkommen recht. Meine Nichte, sie will das Haus verkaufen. Stell dir vor, ich will Nein sagen und bekomme vielleicht das doppelte Zwinkern nicht hin. Wollen Sie nicht, dass die es wissen? Warte. Zwinkern Sie einmal für Ja und ich sage es Ihnen. Und zweimal, wenn ich es nicht sagen soll. Schau hin. Hier. Einmal. Zweimal. Okay. Ich schweige wie ein Grab. Es ist zu kompliziert. Wie soll ich denn erklären, dass Brick es wissen soll, aber Quinn es nicht? So, raus jetzt. Wenn ich dich heute noch mal hier erwische. Die arme Frau muss jetzt ein wenig ruhen. Ich schaue später noch mal nach Ihnen, meine Liebe. Marie, die da oben vermuten, die Alte könnte hören. Ach, dann hat die alte Leiche die ganze Zeit Theater gespielt. Respekt. Na, das passt ja wunderbar in meinen Plan. Wie? Wie? Wenn mich dein Gesichtsausdruck anwidert, leer wie bei einer Kuh, fehlt nur noch das Wiederkäuen. Was genau willst du mit Roderick eigentlich machen? Und komm mir nicht nochmal mit, das wirst du schon sehen. Ich will es wissen, jetzt. Oder weißt du es gar nicht? Ist das alles nur Gerede? Habe ich jemals etwas angedroht, was sie nicht auch wahrgemacht hätte? Schon den Abend vergessen, als ich dir die Seele aus dem Leib geprügelt habe? Ich hatte es angedroht. Ich habe es gemacht. Genauso habe ich hier das Terrain sondiert und einen Plan gemacht. Schau dich doch selbst mal um, na? Nimm den Gasherd zum Beispiel. Du weißt, dass Roderick's Nase nicht mehr so gut ist. Gut. Ich wollte den Gasherd längst rauswerfen und durch einen Elektroherd ersetzen. Oder ist dir mal die nette, steile Treppe aufgefallen? Die Treppe, ja. Die Treppe ist steil. Denk nach, Sarah. Streng dich an. Lass dir etwas einfallen. Hat er das schwere Gemälde unten im Wohnzimmer erwähnt? Außerdem ist die Kombination... Das hängt an einem seidenen Faden. Und Pfeiferrauchen nicht ganz ungefährlich. Oder hast du die Ich höre das nicht. Das ist absoluter Blödsinn. Niemand kann so blauen. Niemand kann so darüber reden. Niemand kann so abgrundtief böse sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, während du der alten Schachtel da oben ein wenig aus der Zeitung vorliest und ich zu spät komme und ganz... Ich will das einfach nicht. Nein. Gott, nein. Wenn du dein Gesicht sehen könntest, kuhartig, häng dich ans Telefon und sag Rod, wir hätten eine Wohnung gefunden und möchten, dass er uns besuchen kommt. Wie schnell soll er hier sein? So schnell wie möglich. Und wenn alles vorbei ist, fliegen wir beiden Turteltäubchen in die Sonne. Würde dir das gefallen? In die Sonne fliegen, ja, das würde mir sogar sehr gefallen. Allerdings ohne dich. Ich fürchte, ich werde bei dir sein müssen. Für ein Weilchen. Es würde unseriös wirken, wenn wir uns direkt nach dem Tod des alten Knaben in unterschiedliche Richtungen davon machten. Denk an die Klausel in seinem Testament. Mit dir fliege ich weder in die Sonne noch sonst wohin. Wir sind bestimmt nicht das einzige Paar, das nur zusammengeblieben ist, um von einem Testament zu profitieren. Aber vielleicht das einzige Paar, Liebling, das durch einen tragischen, unerwarteten Unglücksfall zu einer Erbschaft gekommen ist. Und Unfälle werden immer untersucht. Mrs. Oatland? Mrs. Oatland? Hören Sie mich? Ich wusste, dass Sie eigentlich wach sind. Ihre Pflegerin ist in der Küche. Essen. Mrs. Oatland, ich wollte nur fragen, ob ich Ihnen irgendetwas holen kann. Gibt es etwas, was Sie haben möchten? Wie soll ich das jetzt beantworten? Mrs. Oatland, können Sie mich hören? Ja, hol einen Polizisten. Es muss einen Haufen Sachen geben, die Sie gerne wollen. Und jetzt überlegen Sie, welche ich Ihnen wohl am besten besorgen könnte. Lassen Sie sich Zeit. Ich werde warten. Wie soll ich denn darauf antworten? Ich stelle Ihnen Fragen. Ein Buch? Oh nein, antworten Sie nicht. Das war blöd. Ein Buch können Sie ja nicht halten. Ich könnte es Ihnen vielleicht vorlesen. Aber das wird man mir bestimmt nicht erlauben. Da fällt mir ein, es müssen Sachen sein, auf die ich von alleine kommen könnte. Sonst werde ich gefragt, wieso ich sie bringe. Denn ich kann ja nicht sagen, Sie haben mich darum gebeten. Gut. Was hätten Sie gern? Blumen? Draußen im Garten vor unserer Tür stehen wunderschöne Rosen. Soll ich Ihnen also Rosen bringen? Du bist die Rose, die ich mir am meisten wünsche, mein Liebes. Aber wie kann ich dir das sagen? Gut. Was könnten Sie sonst noch gebrauchen? Einen Polizisten. Möchten Sie jemanden sehen? Ja, jemanden, der mit dem schrecklichen Paar da unten fertig wird. Würden Sie gern mit meiner Mutter reden? Ach nein. Meine Mutter darf ja nicht wissen, dass wir uns unterhalten. Dann kriegt sie ja raus, dass ich die anderen anlüge. Und dann wäre sie sicher enttäuscht. Mein armes Mädchen. Dass du meinetwegen lügen musst. Wen gibt es noch? Mr. und Mrs. Phipps? Ich kenne sie nicht. Aber ihr Vater kommt morgen. Und meine Mutter sagt, er war mal weltberühmt. Und meine Großmutter hat sehr für ihn geschwärmt. Er heißt Roderick Palmer. Würden Sie ihn gerne kennenlernen, wenn er kommt? Ja. Das war schneller, als ich denken konnte. Aber wie in aller Welt solltest du ihn dazu verlocken, in dieses warme, stille Zimmer hinaufzuklettern, die nette, steile Treppe hinauf? Und wenn es dir gelingt, welche Möglichkeit habe ich, ihn zu warnen? Ich muss jetzt gehen. Aber ich komme wieder, wenn ich kann. Mit Rosen. Und ich werde Mr. Palmer nicht vergessen. Ich werde einen Weg finden, ihn hier raufzubringen, damit Sie sehen, wie er ist. Ach, meine kleine Rose. Das klingt so sanft und beruhigend. Dein Versprechen klingt so fest. Wahrscheinlich denkst du, ich, Sarah Oakland, hätte einst genauso heftig für den alten Sänger geschwärmt wie diese unbekannte Großmutter. Oh, dieser Duft. Ich bin im Garten, Liebster. Hier, David, bei den Rosen. Wie die duften. Bringst du den Tee? David, bleib doch da. David. Mrs. Oatland, können Sie sie riechen? Ich habe die ausgesucht, die am besten duften. Oh, ja. Ich hole die Vase her, damit Sie sie auch sehen können. Gott, sind die schön. Sind sie nicht schön? Die Schwester hat gesagt, ich bin ein braves, fürsorgliches Mädchen. Im letzten Sommer hat der gelbe Busch nicht geblüht, obwohl ich ihn gehegt und gepflegt habe. Leise wie ein Mäuschen bin ich nach oben gekommen. Ich dachte, sie würde mich gar nicht reinlassen. Wahrscheinlich ist zu viel Fürsorge genauso schlecht wie zu viel Vernachlässigung. Ich habe im Garten ein paar Rosen für Mrs. Oatland gepflückt, weil sie nicht mehr hinuntergehen und sie sehen kann. Und das hat sie gefreut. Dann kam Mrs. Phipps herauf. Ich habe sie nicht kommen hören. Sie geht schrecklich leise. Ich bin furchtbar erschrocken und habe beinahe alle Rosen fallen lassen. Und sie sagte, bist du von ganz alleine auf die Idee gekommen, Rose? Oder hat dich jemand gebeten, sie ihr zu bringen? Ich sagte, ich wäre selbst darauf gekommen. Was tust du da, Rose? Oh, Mrs. Phipps. Sie hat mich schon wieder erschreckt. Warum? Hast du etwas getan, das du nicht tun solltest? Oh, natürlich nicht. Ich habe nur... Geredet. Warum? Sie kann dich nicht hören. Oder doch? Nein, ich habe ihr nur erzählt. Erzählt... Ja? Meine Mutter hat mir erzählt, dass ihr Vater morgen kommt, Mrs. Phipps. Und dass er früher ein berühmter Schauspieler... Nein, Sänger war. Und wissen Sie was? Meine Großmutter hat sehr für ihn geschwärmt. Ach, wirklich? Viele Frauen waren verrückt nach ihm. Das sagt Mami auch, wie heutzutage nach Popstars. Und da dachte ich mir, meine Großmutter wäre ungefähr im gleichen Alter wie Mrs. Oatland. Und vielleicht hat Mrs. Oatland ihren Vater auch gekannt. Und vielleicht würde sie ihn erkennen und sich freuen, wenn er mal raufkäme und sie ihn sehen könnte. Was bist du für ein komisches Kind, sich sowas auszudenken. Naja, vielleicht würde er das tun. Ich weiß nicht. Wann hat sie dir gesagt, dass sie ihn gern sehen möchte? Wie meinen Sie das, Mrs. Phipps? Meinen Sie, die Schwester hat mich gebeten, Sie zu fragen? Ach, schon gut. Die Schwester kommt gleich. Warum schleicht sie so? Sie spioniert. Sie mögen sie nicht? Ganz und gar nicht. Ich auch nicht. Mr. Phipps mag ich auch nicht. Er lächelt so komisch. Wie meinst du das? Ach, wie soll ich dich das fragen? Mrs. Oatland! Mrs. Oatland, er ist da! Also ich kam zur Tür raus und das Auto von Mr. Phipps stand vor dem Haus. Es ist ein hübsches Auto. Grau mit roten Sitzen. Er trug Gepäck rein und da stieg noch ein Mann aus dem Auto. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, Sie müssen Mr. Palmer sein. Er sieht nicht richtig alt aus, obwohl sein Haar weiß ist. Das Haar war natürlich dunkel. Er hat auch einen kleinen grauen Schnurrbart und ernste Augen. Na, und ein rundes Gesicht. Daran kann ich mich nicht erinnern. So rosa. Und er trägt eine Brille. Eine mit dicken schwarzen Rändern. Würden Sie ihn wiedererkennen, Mrs. Oatland? Ich weiß nicht. Ich meine, er sei früher eher hager gewesen. Aber eine Brille hatte er ganz sicher nicht getragen. Sie wissen es nicht. Schade irgendwie. Richtig? Zumal ich mich selbst ja in den letzten 20 Jahren wirklich gar nicht verändert habe. Ja, jedenfalls sagte ich, Sie müssen Mr. Palmer sein. Und er lächelte. Er hat ein nettes Lächeln. Nicht wie Mr. Phipps. Erklär es mir bitte. Er lächelte und sagte, ganz recht, mein Kind. Und wer bist du? Also habe ich es ihm gesagt. Und dann kam Mr. Phipps wieder. Ich glaube, zuerst war er verärgert. Aber er lächelte trotzdem. Er lächelt immer. Wer fürchtet sich vom Warum ich denn nicht in der Schule sei? Ich erklärte es ihm. Aber er hörte überhaupt nicht richtig hin. Mr. Palmer schon. Er hat mir alle möglichen Fragen gestellt. Und ihn wirklich interessiert. Deshalb habe ich gesagt, Mr. Palmer, es gibt jemanden, der Sie gerne kennenlernen möchte. Wie soll ich den Kontakt zu ihm aufnehmen? Sie hat Sie gekannt, als Sie gesungen haben. Das war wohl ein Fehler. Denn Mr. Phipps fragte ganz schnell, woher willst du das wissen? Aber ich war genauso fix und sagte, meine Mutter hat das gesagt, weil alle Damen in Mrs. Oatlands Alter ganz verrückt nach Roderick Palmer waren. Genau wie meine Großmutter. Selbst wenn ich meine Stimme gebrauchen könnte, Mr. Palmer warf den Kopf zurück und lachte. Wie würde die Geschichte, die ich ihm erzählen müsste, denn klingen? Mr. Phipps hat aber gar nicht richtig gelacht. Er würde mich wahrscheinlich für verrückt halten. Falsche Grinsen im Gesicht und sagte, das alles erzähle ich dir später, Rod. Was soll ich tun? Wenn er kommt, soll er dann wissen, dass sie zwinkern können? Wenn er es weiß, wird er es den Phipps erzählen. Ach, die wissen es sowieso. Und wenn sie dann noch die Sache mit der Wand erfahren? Mir wird übel. Überraschung, meine Liebe. Schauen Sie mal, wen ich mitgebracht habe. Roderick Palmer. So schnell. Wahrscheinlich willst du nur sehen, wie der arme alte Fisch, der einst dein Fan gewesen ist, jetzt auf einer Servierplatte liegt. Ah, ist nicht ungerecht, Sarah. Ich kann Ihnen für Ihren Besuch nicht danken. Danke, Rod. Danke. Ich weiß nicht mal, ob Sie auch richtig sehen können, aber vielleicht... Ja, wissen Sie, also ich rede so mit ihr, als könnte sie hören, denn nach allem, was wir wissen, kann sie das... Vielleicht macht es Ihnen nichts aus, ein Weilchen hier zu sitzen und einfach zu reden? Über die alten Zeiten vielleicht? Dann würde ich uns inzwischen ein Tässchen Tee machen. Sicher. Oh, wie enttäuschend. Bleibst du bei mir, Rose? Oh, wie durch und durch enttäuschend. Sie kann wirklich hören. Diese Stimme. Aber das ist ein Geheimnis. Wo ist der Schmelz? Sie dürfen es nicht verraten. Wo ist das Maskuline? Ich möchte nicht, dass Leute, die sie nicht leiden kann, ihr auf die Nerven gehen. Aber sie kann wirklich hören. Und wenn sie nicht zu müde ist, antwortet sie mit einem Zwinkern. Stimmt das, Mrs. Ortland? Selbstverständlich. Na ja, warum sollte Rose lügen? Dass sie noch genug Lebensgeister haben, selbst Entscheidungen zu treffen. Oh, wie erfrischend. Rose. Das zeugt von gesundem Menschenverstand. Wie wär's, wenn du der Schwester Gesellschaft leistest und mich auf ein Schwätzchen hier lässt? Du kannst mir helfen, indem du sie so lange wie möglich aufhältst. Wie wäre das? Natürlich, gerne. Sie mögen es nicht, wenn man liebe Alte zu Ihnen sagt und mit Ihnen spricht wie mit einem Kind, wie? Sieh her, Rod. Das heißt eindeutig nein. Verstehe ich. Wie gefällt es Ihnen, Ihr Heim auf diese Weise aufgeteilt zu sehen? Murray hat mir die Situation geschildert. Gefällt es Ihnen? Natürlich nicht. Das dachte ich mir. Nur um Ihre Möbel brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Weld ist eine tüchtige kleine Hausfrau. Ihre Mutter hat Sie gut erzogen. Sagen Sie mir, mögen Sie Weld? Na, großartig. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich weiß doch nicht, wie du zu der Frau da unten stehst. Und ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erlauben, es mir mit dir zu verscherzen. Sie müssen nicht fürchten, meine Gefühle zu verletzen. Antworten Sie ehrlich. Was hat das für einen Sinn, sich zu unterhalten, wenn wir nicht ehrlich sind? Ich werde Sie nie kennenlernen, wenn Sie mauern. Bedenken Sie, dass Welt die Tochter meiner verstorbenen Frau ist, nicht meine eigene. Ich habe sie erst kennengelernt, als sie bereits erwachsen war. Gut, dann also zweimal. Und, Murray? Gesehen? Dann sind wir einer Meinung. Ich mache ihn auch nicht. Ich habe oft Lust, ihn zu fragen, was es die ganze Zeit zu grinsen gibt. Er geht mir auf die Nerven damit. Ja, er ist well ein ganz guter Ehemann. Sagen Sie, Sarah, glauben Sie, Ihr Zustand wird sich bessern? Wie jetzt? Wessen? Meiner? Aber ja, natürlich. Gut, gut. Sagen Sie, gibt es etwas, das Ihnen Angst macht? Das kommt jetzt überraschend. Jetzt deutlich und langsam. Einmal. Aber was macht Ihnen Angst? Dass Ihre Nichte versuchen wird, das Haus zu übernehmen und Sie ins Altenheim abschiebt? Tatsächlich? Ach, vergessen Sie es. Ich rede mal mit Ihrem Anwalt, wenn Sie wollen, und lasse ihr sagen, wo es lang geht. Und was noch? Angst vor der Krankenschwester? Nicht. Dachte ich mir schon. Ein gutmütiger Typ, auch wenn ihr Gehabe etwas albern ist. Das Kind mögen Sie, also haben Sie vor ihr und ihrer Mutter keine Angst. Tja, was bleibt noch? Angst vor dem Arzt? Nein. Angst vor dem Tod? Es geht schon in die richtige Richtung. Möchten Sie Ihrem Pfarrer sprechen? Doch, die falsche Richtung. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Ich denke, auf die eine oder andere Weise haben wir alle Angst vor dem Tod. Fürchten die Hitze danach. Oder die Art, wie wir aus dem Leben scheiden. Ich zum Beispiel, wissen Sie, was ich am meisten daran fürchte? Splitternackt im Leichenschauhaus zu liegen. Verletzt meine Würde. Ich hatte ja keine Ahnung, dass noch jemand diesen absurden Widerwillen teilt. Hofer, haben Sie noch Angst? Gibt es in diesem Zimmer etwas, das Ihnen Angst macht? In diesem Zimmer direkt nicht, aber indirekt schon. Und wenn er sich jetzt bis zur Wand durchfragt, was passiert dann? Angenommen, er bekommt raus, dass ich Gespräche von unten verstehen kann. Also nur mal angenommen. Dann wird er doch als nächstes herauszufinden versuchen, welches Gespräch mich so geängstigt hat. Er wird es aber nicht erfahren. Dafür wissen dann Murray und Velma Phipps Bescheid, wenn er irgendwelche Andeutungen macht. Die werden ahnen, dass ich den Plan mitbekommen habe und ich kann nicht mehr. Sandwich, Vater? Hallo. Siehst du, ich habe nicht vergessen, dass du keinen Senf magst. Du hast ein gutes Gedächtnis. Die Wand redet ja. Das hast du von deiner Mutter. Nicht nur das. Mrs. Oakland. Sie hat dein kleines Schlafzimmer. Sie haben gewusst, dass die Wand redet, nicht? Bis zum Boden geputzt. Aber ich hoffe nur, warum haben sie niemandem etwas davon gesagt? Wie ich höre, war dein Zimmer ursprünglich eine Küche. Als sie das erste Mal hier waren, hat die Schwester zu meiner Mutter gesagt, man wüsste nicht, ob sie hören können. Deshalb sprachen die Ärzte in ihrer Gegenwart nicht über ihre Gesundheit, sondern immer nur unten. Ziemlich illustre Veranstaltung. Aber sie wussten doch Bescheid. Wenn man sich das bei der derzeitigen Mrs. Outland schwer vorstellen kann. Meine Mutter sagt immer, sie ist übrigens über 60 und der Lauscher an der Wand erfährt die eigene Schand. Allem, was Bell erzählt. Ich hoffe, Bell hat nämlich oben ihre Hilfe angeboten. Sie haben etwas Gutes gehört. Den ganzen Klatsch erfahren. Well, ich dachte immer, du wärst deiner Mutter auf Darwin ähnlich, dass du einen großen Bogen um Krankenlager machst. Vielleicht klären wir mal die Frage, ob das Geheimnis der flüsternden Wand gewahrt bleiben sollte oder nicht. Wenn ich mich ganz arg konzentriere, dann könntest du doch auf diese Frage kommen, oder? Ein Geheimnis, verstehen Sie? Weil man sonst wissen würde, dass sie in Wirklichkeit alles hört. Und es würde ja nicht gut aussehen, wenn eine alte Dame lauscht. Also, Sie müssen vorsichtig sein, Mr. Palmer. Sonst findet es die Schwester raus und alles ist verdorben. Ihnen erzähle ich es, weil ich dachte, Sie könnten dafür sorgen, dass hier niemand spricht. Sonst ist die Schwester vielleicht oben und hört die Wahl sprechen. Also das ist mal eine bewundernswerte Frau Rose. Alle denken, sie ist nur noch ein hilfloser Klotz. Bitte nicht so laut. Und dabei hat sie jede Menge kleiner Geheimnisse. Ich wette, dass sie über die Vorkommnisse in diesem Haus besser informiert ist als du und ich. Aha, jede Menge kleiner Geheimnisse. Jetzt komm mit. Interessant. Ich zeige dir meine Schatten. Mrs. Oatland? Kein Wunder, dass ich nicht wissen sollte, dass Sie hören können, Mrs. Oatland. Das macht Ihnen wirklich nichts aus, Mrs. Phipps? Nein, nein, Sie müssen auch mal raus, Cornelia. Und bleiben Sie ruhig etwas länger weg, ich bin ja da. Sie haben alles gehört. Sie haben auch gehört, was Murray neulich Abend gesagt hat. Es ist ein Wunder, dass Sie vor Schreck nicht tot umgefallen sind. Und ein Jammer ist es auch. Jetzt sind Sie nämlich ein Problem geworden, dessen man sich entledigen muss. Wie Gerümpel. Genau. Sehen Sie? Sie sind jetzt gefährlich. Solange Sie leben, solange die geringste Chance besteht, dass Sie wieder zum Leben erwachen und sprechen oder schreiben können oder erzählen, was Sie wissen, solange sind Sie gefährlich. Sie könnten sterben und niemals etwas sagen, aber stattdessen könnte auch ein Morgen kommen und sei es erst in vielen Jahren, an dem Sie aufwachen und alles erzählen. Und was dann? Ich könnte jetzt einfach ein Kissen auf Ihr Gesicht drücken. Aber zwei Tote in einem Haus? Eine Tote zu viel, es sei denn, Sie sterben zusammen. Verstehen Sie, was für ein Problem Sie geworden sind? Sie haben gezwinkert? Meine Augen. Sie haben Ja gesagt? Nein. Also Sie sind... Das Sie sind ist kein Ja. Da zu liegen und zu zwinkern und zuzustimmen, dass... Ich kann meine Lieder nicht kontrollieren. Sie haben schließlich nicht viel, wofür es sich zu leben lohnt. Da liegen, sich nicht bewegen können, nicht wissen, ob sie sich je wieder rühren können. Vielleicht macht ihnen das Sterben ja nichts aus. Sehen Sie? Das sind Tränen. Oder doch? Stört es Sie, wenn ich rauche? Im Gegenteil. Es erinnert mich an meinen verstorbenen Mann. Die kleine Rose. David. Hat mir von der Wand erzählt. Haben Val und Murray über irgendetwas Interessantes gesprochen? Ich wünschte, Sie könnten es mir erzählen. Über mich? War das ein Zwinkern? Ja. Also haben Sie über mich gesprochen. War es etwas Gutes? Etwas Schlechtes, was? Das ist ja interessant. Ging wohl um mein Geld, hm? Klar. Ich habe alles Val hinterlassen. Gibt sonst niemanden, dem ich es vererben könnte. Aber ich habe Bedingungen daran geknüpft. Sagen Sie, haben Val und Murray je über die Zukunft gesprochen, wenn ich nicht mehr da bin? Ich meine nicht abgereist, sondern wenn ich tot und begraben bin. Also, ja. Glauben Sie, das Geld wird Sie glücklich machen? Das ist natürlich eine dumme Frage, aber ich meine, sind Sie jetzt glücklich? Nein, natürlich nicht. An der Oberfläche ist alles bestens, aber es gibt Anzeichen. Vielleicht sollte ich jetzt schon mal eine Regelung treffen und Sie mit dem Geld nicht warten lassen. Gibt es eine Frau? Nicht. Einen anderen Mann? Auch nicht. Naja, dann ist es also noch nicht so schlimm. Wissen Sie, Sarah... Ja, nenn mich beim Vornamen Rod. Das hat so lange niemand getan. Also wenn nicht meine Tochter ist. Ich glaube, ich würde mir viel zu viele Sorgen machen, wenn sie es wäre. Naja, jetzt sehe ich klar, viele ihrer Probleme sind hausgemacht. Warum zum Beispiel setzt sie sich gegen Murray nicht zu Wehr? Hat sie keine eigene Meinung? Wie? Nein. Sie meinen, sie hat eine. Na, ich frage mich, wie sie die wohl gezeigt hat. heißt es da unten also nicht nur ja, Murray, nein, Murray. Wie? Wissen Sie, Sarah? Sarah. Sarah, Sarah. Sie sind eine richtige Schnüfflerin. Es macht Ihnen Spaß, nicht wahr, da zu liegen und mehr darüber zu wissen, was im Haus vorgeht. Spaß stelle ich mir anders vor. Da kommt schon die Schwester. Dass Murray sie für heute Abend ins Theater eingeladen hat, wissen Sie sicher schon. So früh schon? Ich komme also später noch mal. Heute Abend schon? Bei Ihnen vorbei. Was ist denn vor? Sarah? Was ist mit Velma? Was machen Sie mit dir, Rod? Was? Ach, meine Liebe, schon wieder so aufgeregt. Ich wollte mich eigentlich von Ihnen verabschieden. Wissen Sie, Mr. Phipps hat mich für heute ins Theater eingeladen. Aber wenn ich Sie so anschaue, ich weiß nicht. Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken. Ich bleib lieber hier bei Ihnen. Cornelia, nein. Gott, haben Sie mich erschreckt, Val? Gehen Sie ruhig, Cornelia. Sie können sich vollkommen auf mich verlassen. Ich halte Wache. Und wenn es hart auf hart kommt, kann ich immer noch meinen Stiefvater heraufbitten. Machen Sie sich einen schönen Abend, Cornelia. Sie haben es sich verdient. Wahrscheinlich haben Sie recht, Val. Kommen Sie, Cornelia. Der alten Dame wird schon nichts passieren. Es wird sogar eine Abwechslung für Sie sein, wenn ihr mal jemand anderes Gesellschaft leistet. Nicht wahr, Mrs. Es wird meine allerletzte Abwechslung sein. Brack, schau sie dir doch an. Geh nicht, Brack. Meine Liebe. Ich will nicht sterben. Ich kann bald wieder bei Ihnen sein. Bleib. Ich bin bereit, Cornelia. Gute Nacht, Mrs. Oakley. Wenn Sie angespannt sind, klappt's nicht so mit den Augen, wie? Da zucken die Lider nur hin und her, hab ich recht? Schade, dass Sie es vorher so geheim gehalten haben, nicht wahr? Nun gibt es kein Zurück mehr. Es kommt jetzt alles ein bisschen plötzlich, nicht? Wir haben keine andere Wahl, Mrs. Oatland, und daran sind Sie selbst nicht ganz unschuldig. Hilfe! Warum Sie sind so gerissen. Und wer weiß, was Sie sich als nächstes einfallen lassen. Oder wann Sie aus Ihrem Koma erwachen. Nein, nein, nein, wir müssen jetzt ganz schnell handeln. Ich kann nicht einmal schreien. Roderick hat sich hingelegt. Was hast du vor? Und ich fürchte, ich werde nachher eine fürchterliche Migräne bekommen. Eine fürchterliche Migräne? Warum? Streng dich an, Sarah. Aber wenn es hart auf hart kommt... Kann ich immer noch meinen Stiefvater heraufbitten? Leider kommt Roderick ohne sein Schlafmittel nicht zurecht. Aber und wie oft habe ich ihm schon gesagt, dass Schlaftabletten und Pfeifrauch keine ideale Kombination sind? Du willst doch wohl nicht das ganze Haus anzünden. Oh, ich glaube, es geht los. Mir ist auch ein wenig übel. Gott, wie das hämmert. Meine Liebe, keine Sorge, Sie werden nicht allein bleiben. Ich hole Ersatz. Oh, mein Kopf. Geht es wirklich nicht gut, Sarah? Sie sagt, sie möchte sich nur hinlegen und sterben. Ja, ich kenne das von ihrer Mutter. Das Beste war, sie in Ruhe zu lassen. Also löse ich sie hier oben ab und leite ihr Gesellschaft. Ach, du lieber Himmel, entschuldigen Sie. Will hat richtig, ich bin übermüdet. Aber ich bin nicht zu müde, um hier oben zu bleiben, Sarah. Wissen Sie, ich habe schon überlegt, Brack anzurufen und ihr zu sagen, sie soll zurückkommen, aber es kam ihr unsinnig vor. Nein, du bist auf dem richtigen Weg. Weiter so. Es ist ja nur für 2 Stunden und Sie werden wahrscheinlich selber gleich... einlegen. Aus einem Grund, der mir noch nicht ganz klar ist. Ich weiß auch nicht, welchen Theater die beiden sind. Und Well wusste es auch nicht. Hat sie es Ihnen vielleicht gesagt? Ja? Moment, ich hole rasch das Branchenverzeichnis. obwohl es mir bei gegenüber etwas rücksichtslos vorkommt. Keine Zeit für Rücksicht. Hol das verdammte Buch. Ich komm gar nicht hoch. Rod, bitte. Dieses Schnarchen kann man zum Glück gar nicht überhören. Nicht wahr, Mrs. Woodland? So, wo lege ich denn mal seine Pfeife hin? Am besten auf die Zeitung, nicht wahr? Es wird Rauch geben. Viel Rauch. Es ist der Rauch, der tötet, nicht das Feuer. Murray hat es mir gezeigt. Sachen schwelen und sondern giftige Gase ab. Das dauert nur wenige Minuten. Und niemand kann überleben. Sie sehen also, Sie werden nichts davon merken. Nicht das Geringste. Es wird nur Rauch geben. Und dann... Sir. Das Feuer, Rod. Der Rauch. Sir. Wach auf. Dieses Lied, Sir, erinnern Sie sich noch? There is a new sweet girl in town. Her eyes are blue, her hair is brown. Ja, das war einer meiner größten Hits. Ja, ich wusste, dass Sie sich erinnern. Diese blöde Schnulze hat jede Radiostation rauf und runter gespielt. Ach, mein Gott, ist das lange her. Die flüsternde Wand von Patricia Carlin. Aus dem Englischen von Sigrid Sengpiel. Hörspielbearbeitung von Barbara Meerkötter. Die Rollen und ihre Darsteller: Sarah, Nicole Hesters. Schwester Bragg, Ulrike Bliefert. Gwyneth, Caroline Schreiber. Josie, Jele Brückner. Rose, Gina Schmitz. Murray, Heinrich Gieskes. Velma, Anna-Barbara Kurek. Und als Roderick Palmer, Horst Bollmann. Technische Realisation, Rieke Wiebelitz und Janett Wirz-Fabian. Regieassistenz, Silke Hildebrand. Regie, Thomas Werner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006.